einer Kasten, den ich flüchtend trug, dass seine Lampen mir auch nicht zerbrechen. Besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, dass meine Feinde weiter zu mir sprechen. An meinem Lager und zu meiner Pein, der letzten Nacht, der ersten in der Früh, sprich mir nicht auf einmal stumm zu sein.